Telekom-Fernsprecher Senderstraße 23 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören ein junger Mann und zwei Damen, die hier gemeinsam vor dem Fernsprecher einen Vespa-Motorroller reparieren. Beide oder alle drei Personen haben sich über den Motorblock gebeugt und gemeinsam festgestellt, dass es sich bei einem bestimmten Teil um den Vergaser handelt. Ansonsten hier in der Sanderstraße, außer zahlreichen Passanten, die hier zwischen Hobrecht und Sanderstraße kreuzen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.